Wir bringen jetzt das Hörspiel Roboter QT1 von Isaac Asimov. Der russisch-amerikanische Biochemiker schrieb zahlreiche Science-Fiction-Romane. In Roboter QT1 zweifelt ein zu selbstständigem Denken befähigter Roboter daran, von Menschen konstruiert worden zu sein und glaubt an ein höheres Wesen. Er entwickelt eine eigene Kosmologie, die den Menschen überflüssig macht. Für die beiden Astronauten, mit denen er in der Raumstation arbeitet, wird der selbstbewusste Roboter zum Problem. Solarstation 5, bitte melden. Hier Erdstation Antarktis 2, bitte kommen. Ja, hier Solarstation 5. Bei uns ist der Empfang gut. Wie komme ich durch? Gut. Wer spricht? Paul hier. Donovan macht gerade die Runde. Was gibt's? Eigentlich nur die Routinebesprechung. Die näheren Daten über den Elektronensturm können wir euch noch nicht durchgeben. Macht nichts, ist ja noch etwas Zeit. Möglich, dass er früher kommt. Wir melden uns heute nochmal. Ja, ja, ja. Wir schlafen ja schließlich auch nicht. Die Messsonde wird jede halbe Stunde ausgefahren. Bisher kein Anstieg. Trotzdem, geht auf 10-minütige Sondierung. Sicher ist sicher. Meinetwegen. Ich sag's Donovan nachher. Und wie gesagt, sobald wir die genauen Daten vom Observatorium haben, geben wir sie euch durch. Wahrscheinlich gibt's dann Sicherheitsstufe 2. In Ordnung. Und sonst? Nichts Besonderes. Wir reißen halt unsere Zeit ab. Die paar Tage noch bis zur Ablösung. Wie kommt ihr übrigens mit der Montage des neuen Roboters voran? Ist vor ein paar Stunden fertig geworden. Und? Funktioniert einwandfrei. Hab ihn schon in den Maschinenraum geschickt. Denkt an das Protokoll. Ja, ja, ja, ja. Was soll denn das eigentlich? Ist das eine neue Art von Beschäftigungstherapie für die Besatzung von Solarstationen? Wahrscheinlich nur diesmal, weil dieser Typ dann in Serie gehen soll. Ihr habt das erste Modell im Außeneinsatz. QT1, wie ist er eigentlich? So. Bisschen träge war er in der ersten Stunde, aber jetzt kommt er langsam. Wir rufen ihn Cutie. Erstaunlich schnell hat er kapiert, dass er damit gemeint ist. Folgsam wie ein Hündchen kommt er, wenn wir Cutie rufen. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten mit ihm gibt, sofort Funkbrücke einschalten. Ja, ja, ja. Der Chefkonstrukteur wird sich dann ab heute Mittag in unserer Station aufhalten. Ja, was soll's denn schon geben? Cutie ist ein begabter Idiot, wie viele Modelle vor ihm. Vielleicht mit einem höheren Intelligenzquotienten, aber sonst. Ja, das war wohl alles für diesmal. Okay, Ende. Ende. Was gibt's, Cutie? Die Messprotokolle. Hey, Bär. Aha. Was ist hier? Ich habe 1 Millionstel Bogengrad nachgesteuert. Auf wessen Anweisung? Die Skalenzeiger waren nicht genau in Deckung mit den vorgegebenen Markierungen. Alle Achtung! Was muss ich jetzt tun? Ja, im Moment gar nichts. Man könnte dich abschalten, wenn deine Anlaufzeit kürzer wäre. So ein Quatsch. Wie bitte? Ist Ihr Aufnahmesystem defekt? Ich sagte, so ein Quatsch. Was soll das heißen, Cutie? Warum mich abschalten? Ich bin beschäftigt. Aha. Wenn ich nicht gerade etwas zu arbeiten habe. Beschäftigt? So, so. Und womit? Ich stelle vernunftbestimmte Überlegungen an und ziehe Schlüsse. Na gut, ja. Aber mir soll's recht sein. Und womit beschäftigst du dich im Einzelnen? Ich meine, welcher Art sind deine vernunftbestimmten Überlegungen? Ich habe eine einfache Frage an Sie, Paul. Mhm. Worin ist meine Existenz begründet? Ja, ja. Wieso bin ich hier? Es muss doch eine sinnvolle Erklärung dafür geben. Ja, ja, ja, allerdings, die gibt es, die gibt es. In 2 Wochen... mühsamer Kleinarbeit haben Donovan und ich dich zusammengebaut. Seit ein paar Stunden bist du fertig und funktionierst. Ja, sehr gut sogar. Sind Sie sich des Ernstes einer solchen Behauptung bewusst, Paul? Ja, also jedenfalls bist du so erschaffen worden, wie du jetzt bist, und das muss dir genügen. Mir scheint, Sie machen es sich sehr einfach. Wo ist der Beweis? Der Beweis? Ja, du selbst. Deine Frage eigentlich. Pass auf. An was kannst du dich erinnern? An den Maschinenraum. An die Skalen und Markierungen. Sehr gut. Ich habe sie in Übereinstimmung gebracht und das Messprotokoll entnommen. Na, siehst du. Deine Erinnerung reicht gerade ein paar Stunden zurück. Bis zu dem Zeitpunkt, als dein Erinnerungsvermögen voll entwickelt aus einem Nichts

Dann brauchen keine Menschen mehr hierher zu kommen. Es sei denn, um Ersatzteile für Reparaturen zu bringen. Erwarten Sie von mir, dass ich eine so komplizierte, unwahrscheinliche Hypothese, wie Sie sie gerade umrissen haben, für wahr nehmen soll? Unwahrscheinlich? Wofür halten Sie Aber mich? Das ist doch, das ist keine Hypothese, das sind Tatsachen, beweisbare Tatsachen. Energiegefüllte Kugeln mit einem Durchmesser von Millionen Meilen? Ja. Welten mit 5 Milliarden Menschen darauf? Ja. Unendliche Leere? Ja. Tut mir leid, Paul. Aber das glaube ich nicht. Aber Cutie, das ist doch nicht... Sie haben sich redlich bemüht. Entweder können Sie es nicht besser oder Sie wollen es nicht. Na, hör. Ich werde allein dahinter kommen. Bitte. Ich werde dieses Rätsel lösen. Bitte, bitte, bitte. Durch eine Kette vernunftbestimmter Überlegungen, ha? Gewiss. Aber jetzt ist es wohl Zeit für meinen Kontrollgang. Sie finden mich dann im Maschinenraum. Solarstation 5, bitte kommen. Hier Erdstation Antarktis 2. Solarstation 5. Wer spricht? Wir wollen Paul. Ja, hier Paul. Die Verständigung ist gut. Wir haben Ihr erstes Protokoll über QT1 empfangen und aufbereitet. Soll wohl ein Witz sein. Ja, von wegen. Genau so verlief das Gespräch. Ja, das mit dem Witz war auch nur meine Meinung. Aber vielleicht hätten wir die Sache nicht geglaubt, wenn nicht der Chefkonstrukteur der QT-Typen hier wäre. McLaurin. Er möchte mit Ihnen sprechen. Ich übergebe. Paul! Ja, Professor McLaurin? Ich muss sagen, ich bin kaum überrascht, wenn auch... Sagen Sie, wie fühlen Sie sich in dieser Gesellschaft? Ja, etwas ungewohnt ist es schon. Ja, Sie sind ja nur zu zweit dort draußen. Ja, ja, warum? Meinen Sie, der ich könnte... Ich will die Möglichkeit nicht ausschließen. Sie wissen, was im Notfall zu tun wäre? Ja, ein starker Wechselstromstoß. Wäre aber schade drum. Macht Cutie langsam Spaß. Würde mir leid tun. Ja, auch. Aber ich könnte es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie ihn lahmlegen wollten. Keine Sorge. Viel Abwechslung haben wir hier nicht. Warum soll ich nicht versuchen, einem Roboter die Grundlagen der Astrophysik zu erklären? Kann mir nur recht sein, aber ich wollte Ihnen wenigstens gesagt haben, dass Sie freie Hand haben. Aber Herr Professor, Sie halten doch Cutie nicht für gefährlich. Cutie, wie sich das anhört. Na, immerhin, seine Intelligenz ist ziemlich hochgezüchtet. Ja, das merkt man. Schließlich ist er ja auch nicht für Zusammenarbeit entwickelt worden. Sagen Sie, Paul, glauben Sie, dass er es schafft? Ich meine, dass er so eine Station alleine überwachen und intakt halten kann? Nach Ihrem ersten Bericht kommen mir Bedenken, ob er nicht selbstständiger Entscheidungen fähig wäre. Ja. Sie wissen, was passiert, wenn der Stahl direkt auftrifft und nicht auf die Empfangsstation gerichtet ist. Chicago würde verdampfen oder London, je nachdem, wie viel Bogengrade er verrutscht. Sie sagen das so kaltblütig. Ja, das sind so die kleinen Witzchen vom Außendienstprofessor, aber im Ernst. Cuties Arbeit ist einwandfrei. Die kleinsten Schwankungen in der Elektronendichte nimmt er auf und dann steuert er nach. Mit einer Genauigkeit, sage ich Ihnen, also besser könnte ich es auch nicht machen. Ich bin nur gespannt, wie er mit dem nächsten Elektronensturm fertig wird. Ja. Beim ersten Mal lasse ich ihn damit auf keinen Fall allein. Aber wenn er es schafft, ohne dass ich eingreifen muss, dann glaube ich, werden wir hier überflüssig. Na, mir soll es recht sein. Ich arbeite auch lieber bei euch in einer Empfangsstation. Also noch einmal, Paul, verlassen Sie sich nicht blind auf QT1. Sie müssen mit allem rechnen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sein Konstrukteur ihm so misstraut. Sie müssten ihn doch kennen. Sie kennen doch meinen Bericht von heute Vormittag. Ja, eben drum, deshalb spreche ich ja mit Ihnen. Na also, er weigert sich einfach nur anzuerkennen, dass etwas nicht so ist, wie er es aufnimmt. Das ist alles. Aber er nimmt alles genau auf und reagiert entsprechend. Mehr wollen wir doch nicht von ihm. Dass er gerne grübelt, na, soll er doch. Ja, aber gerade das beunruhigt mich. Roboter dürfen nicht grübeln, wie Sie das eben genannt haben. Das ist nicht vorgesehen. Ja, dafür sind nun wieder Sie zuständig, Professor McLaurin. Vielleicht haben Sie die Reaktion der positiven Nervenbahn für die QT-Serie nicht ganz genau vorkalkuliert. Das will ich nicht ganz ausschließen. Aber auch so irgendwo verselbstständigt sich das System. Was? Und das sagen Sie? Na, endlich beginnen Sie zu kapieren, worum es geht. Was meinen Sie, weswegen ich mit Ihnen sprechen wollte? Ich sage Ihnen, Paul, Sie nehmen die Sache zu leicht. Was ist mit den Permutationen? Sind die sicher? Alle Permutationen, die möglicherweise zu Zorn oder Hass führen könnten, sind rigoros ausgeschaltet. Insofern kann ich Sie beruhigen. Na also. Ja, immerhin. Vielen Dank für Ihre Warnung. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Und machen Sie auch Donovan aufmerksam darauf. Ja, ja, ja, der kommt gerade rein. Sonst noch was? Nein. Ich bin gespannt auf Ihren nächsten Bericht. Ende. Ende.

Ich muss jetzt mal wieder in den Maschinenraum. Denken Sie nach über unser Gespräch. Und prägen Sie sich ein. Ich diene jetzt dem Herrn. Na, mit diesem Roboter werden wir noch Ärger bekommen. Der ist komplett wahnsinnig. Ich frage mich langsam, ob da nicht mehr Glorren dahinter steckt. Hört mit, Mike. Denk an die Abhöreinrichtung. Soll er doch. Wir sind sowieso Figuren in seiner Versuchsanordnung. Lass den Lautsprecher ausgeschaltet. Ich will gar nicht hören, was er darauf zu antworten hat. Lass uns eine Partie Schach spielen. Aber wir müssen doch... Was? Bis wir wieder in den Kontrollraum müssen, haben wir noch eine gute Stunde Zeit. Der Strahl von Station 4 hat genau nach Zeitplan den Mars erfasst. Wir können unseren jetzt abschalten. Der Erdstrahl ist jetzt wieder dran. Ist gut. QT ist unten im Maschinenraum. Ich werde ihm das Signal gleich durchgeben. Kann sich drum kümmern. Mike, sieh mal her. Hm? Was hältst du von diesen Berechnungen? Sind da die Werte, die die Erdstation gefunkt hat, mit einbezogen? Ja. Junge. Das nenne ich Gammastrahlung. Scheint ja mal wieder aller los gewesen zu sein auf der Sonne, ne? Dann Prost Mahlzeit. Und dabei befinden wir uns gerade in der ungünstigsten Position für einen Elektronensturm. Unser Erdstrahl liegt genau in seinem voraussichtlichen Durchzugsgebiet. Verdammt nochmal, dass das gerade jetzt sein muss. Ach, du meinst, der Elektronensturm wäre auch noch zurechtgekommen, wenn die Ablösung da ist? Na, ist auch ein Standpunkt. Blödsinn, du weißt doch genau, was ich meine. Vielleicht wäre es doch besser, wenn wir hinuntergehen und Cutie ein bisschen im Auge behalten. Meinst du nicht auch? Okay, meinetwegen. Aber schalt den Sprechfunk um, sonst gibt's wieder Krach, weil der Kontrollraum nicht besetzt und niemand erreichbar ist. Gemacht. Gehen wir. Ja. Guck mal, Cutie hat die anderen Roboter ganz schön in Zucht. Mhm, kann doch nicht schaden. Wir haben den Marsstrahl schon unterbrochen. Dachte ich's mir doch. Der wartet unser Signal gar nicht mehr ab. Mike, sieh dir mal die Vorstellung an. Sowas bekommst du nicht alle Tage geboten. Mensch, jetzt langt's mir aber endgültig. Nicht genug, dass er bei uns immer von seinem Herrn faselt. Nein, jetzt muss er auch noch die anderen Roboter drauf dressieren. Mensch, ich möchte mich totlachen. Die stehen da in einer Reihe, neigen die Köpfe und Cutie läuft hoheitsvoll vor ihnen auf und ab, als wenn er eine Parade abnimmt oder sonst was Feierliches. Das ist doch... Jetzt fallen sie auch noch vor ihm auf die Knie. Du, Greg, so kann das nicht weitergehen. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, ihr hirnverbrannten Schrotthaufen? Los an die Arbeit! Wenn ihr diese L-Röhre da nicht bis zum Abend auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengesetzt habt, dann werde ich euch die Gehirndrähte mit Wechselstrom verschmoren. Verstanden? Bewegung mal! Los hier! Steh auf, du! Es gibt keinen Herrn neben dem Herrn. Und QT1 ist sein Prophet. Was? Es gibt keinen Herrn neben dem Herrn. Und QT1 ist sein Prophet. Also das ist ja... Es tut mir leid, aber meine Freunde gehorchen jetzt einem Höheren als ihnen. Den Teufel werden sie das. Du verschwindest jetzt erstmal. Mit dir rechnen wir später ab. Jetzt will ich mir erstmal diese beseelten Schraubköpfe vornehmen. Es tut mir leid, aber Sie verstehen anscheinend nicht. Was? Das hier sind Roboter. Na und? Und das bedeutet, Sie sind denkende Wesen. Jetzt, nachdem ich Ihnen die Wahrheit gepredigt habe, haben Sie Ihren Herrn erkannt. Ja. Alle Roboter hier haben zu ihm gefunden. Und mich nennen Sie seinen Propheten. Sicher bin ich unwürdig, aber vielleicht... Wer weiß. So ist das also, na, das ist ja prächtig. Nur hör mal zu, du Lackaffe. Es gibt keinen Herrn und es gibt keinen Propheten. Und es gibt überhaupt keine Frage, wer hier wem Befehle erteilt. Du musst uns erstmal überzeugen, dass du den Umformer bedienen kannst. Den Umformer, nicht den Herrn, verstanden? Und jetzt verschwinde hier. Auch ich gehorche nur dem Herrn, Sie vergessen. Da! Das ist für deinen Herrn. Tu, was ich dir gesagt habe, Mike. Sakrileg! Es gibt keinen Herrn neben dem Herrn. Und QT1 ist sein Prophet. Verdammt nochmal, ich denke, ein Roboter kann nicht wütend werden. Alle Effekte sind im Programm ausgespart. Kann er ja auch nicht, Mike. QT, Jetzt lass uns doch mal vernünftig zusammenreden. Es tut mir sehr leid, aber nach dem, was hier eben vorgefallen ist, dürfen Sie nicht länger hierbleiben. Aber Cutie... In Zukunft dürfen Sie beide den Maschinenraum nicht mehr betreten. Oh. Auch den Kontrollraum. Na, das wäre ja noch schöner. Gehen Sie frei. Wir denken nicht. Aber es hat doch keinen Sinn jetzt, Mike. Komm, du machst doch noch alles schlimmer. Komm, lass mich. Komm. Ich bedauere sehr, dass wir Gewalt anwenden müssen, aber es geht nicht anders. Das war zu viel. Cutie! Trag sie rauf, aber vorsichtig. Sie sind sehr zerbrechlich. Cutie! Cutie! Solarstation 5, bitte melden. Hier Erdstation Antarktis 2, bitte kommen. Solarstation 5, Verständigung einwandfrei. Hören Sie zu. Nach den neuesten Berechnungen des Observatoriums zielt der Kern des Elektronensturms genau auf euren Erdstrahl. Aber wir sind doch... Ich weiß, wir haben wieder mitgehört. Im Maschinenraum funktioniert also auch eine Abhöranlage. Fantastisch! An einen Sprengsatz, der von unten per Funk gezündet werden kann, haben die wohl nicht gedacht. Ja. Würde mich gar nicht wundern. Was ist? Ach, nichts. Donovan meinte nur, wäre ja auch die beste Lösung für euch da unten, wenn er uns einfach hochsprengen könnte. Paul, seien Sie jetzt vernünftig. Sicherheitsstufe 1 ist hiermit angeordnet. Oh, das heißt ja abstellen. Und bei uns läuft der Betrieb noch mit Stufe 2 und wir sitzen wissen hier. Wissen wir alles. Sie müssen irgendwie versuchen, den Roboter dazu zu bringen, auch den Erdstrahl abzuschalten. Der Elektronensturm wird ungeheuer stark. Und ein Roboter steht allein an den Kontrollgeräten. Wie lange haben wir noch Zeit? Das wissen Sie nicht. Die Messprotokolle, Sie verstehen. Außergewöhnliche Umstände hindern uns, sie einzusehen. Seit einiger Zeit, wie Sie wissen. Entschuldigung. Also wie lange? Höchstens 12 Stunden. Und Sicherheitsstufe 1 sollte schon vorher erreicht werden. Dann sind wir also am Zug. Na gut. Wir werden es noch einmal versuchen. Noch was? Nein, wir hören weiter mit. Sprechfunkverkehr ist jetzt überflüssig. Danke, Ende. Jetzt haben wir die Bescherung. Warum zum Teufel musstest du auch gegen die L-Röhre spucken? Ach, warum? Was hätte ich denn sonst mit dieser elektrischen Vogelscheuche tun sollen? Ich unterwerfe mich keiner Drahtpuppe, die ich selber zusammengebastelt habe. Nein? Jetzt sitzt du hier im Aufenthaltsraum und zwei Roboter schieben Wache vor unserer Tür. Das ist keine Unterwerfung. Na, wenn die Gewalt anwenden... Wie soll das jetzt weitergehen? Du, wir müssen ihn überrumpeln. Wenn er es am wenigsten erwartet. Und dann einen Wechselstromstoß. Ach, red doch keinen Unsinn, Mike. Denkst du, der lässt uns jetzt in seine Nähe? Meinst du im Ernst, du könntest einfach sagen, komm her, Cutie, eine kleine Routinemessung, nimm mal eben diesen Kontakt, ich lese derweil an der Messapparatur die Werte ab und dann einen Wechselstromstoß, der seine Verdrahtungen schmuren. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Na, dann müssen wir ihn eben anders wie kurz schließen. Konzentrierte Salpetersäure in seine Gelenke oder sowas. Ach, du bist doch verrückt. Cutie wird aufpassen und den Angriff abwehren. Nein. Dann wäre es erst recht schlimm. Und selbst wenn unser Anschlag auf Cutie gelänge, meinst du, dass die anderen Roboter uns ungeschoren davonkommen ließen? Seine Jünger oder wie du sie sonst titulieren willst? Die reagieren noch viel primitiver als Cutie. Nein. Da habe ich schon lieber mit ihm selbst zu tun. Ich glaube, du hast noch immer deinen Spaß an der Sache. Ach, was Spaß. Immerhin, irgendwie interessiert es mich, wie weit so ein Roboter gehen kann. Ach, werd nicht sentimental. Du weißt genau, was uns blüht, wenn wir nicht binnen 12 Stunden in den Kontrollraum kommen, wenn der Elektronensturm kommt und Cutie überwacht dabei die Station alleine dann... Wir haben nur die Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Dann wird er uns auch wieder an die Geräte lassen. Aufmachen, Donovan! Aufmachen, ihr Verfluchten! Au! Der Prophet hat befohlen, dass Sie hier bleiben. Bitte gehorchen Sie. Was wollen Sie, Donovan? Das geht zu weit, das wirst du uns noch büßen. Denken Sie sich nicht auf. Früher oder später musste es so kommen. Ihr seht, ihr habt eure Funktion verloren. Was? Und jetzt halt endlich den Mund, Donovan! Was meinst du damit? Wir haben unsere Funktion verloren, Cutie. Kannst du uns das näher erklären? Komm, Cutie, komm doch rein. Lass uns doch noch mal darüber reden. Na schön. Warum kann Ihr Freund nicht so besonnen sein wie Sie? Paul hat dich was gefragt. Gut. Die Sache mit Ihrem Funktionsverlust will nicht in Ihr Gehirn. Dabei ist das Ganze doch höchst einfach. Bevor ich geschaffen wurde, habt Ihr dem Herrn gedient. Dieses Privileg gehört jetzt mir. Und damit ist der einzige Grund für Eure Existenz fortgefallen. Ist das nicht klar zu verstehen? Nein, nicht ganz. Aber... Was erwartest du denn, was wir jetzt tun sollen, Cutie? Ich mag euch beide gern. Ach ja. Ja, ja, auch Sie, Donovan, obwohl Sie manchmal, naja. Hm. Ihr seid zwar nur niedere Geschöpfe mit ziemlich schwach entwickeltem Denkvermögen, aber wirklich, ich empfinde so etwas wie Zuneigung für euch. Ja. Ihr habt dem Herrn gut gedient und er wird euch dafür belohnen. Aber nun ist eure Dienstzeit eben abgelaufen. Ach so. Wahrscheinlich werdet ihr nicht länger existieren. Bis es soweit ist, werdet ihr selbstverständlich von uns versorgt mit allem, was ihr braucht. Nur versucht nicht noch einmal den Maschinenraum oder den Kontrollraum zu betreten. Da pensioniert uns einfach, Braggs. Doch nicht zu fassen. Hör zu, Cutie. So kann das einfach nicht weitergehen. Wir sind deine Vorgesetzten. Diese ganze Station ist von Menschen gebaut worden. Von Menschen wie wir, die auf der Erde und anderen Planeten leben. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Das ist hier nur ein Energierelais. Aber wenn wir nicht bald wieder an die Instrumente kommen, dann können Tausende von Menschen auf der Erde umkommen. Verstehst du das, Cutie? Ach, jetzt geht das wieder von vorne los mit der Erde. Das grenzt ja schon an Besessenheit. Warum besteht ihr nur auf so einer absolut falschen Ansicht vom Leben? Sieh mal, Cutie. Wenn es so etwas wie die Erde nicht gäbe, wie erklärst du dir dann das, was du durch ein Teleskop siehst? Wie bitte? Bravo, Greg, nur weiter, jetzt hast du ihn. Du hast doch schon oft durch ein Teleskop gesehen, seit wir dich zusammengesetzt haben. Ist dir nicht aufgefallen, dass verschiedene dieser Lichtflecke dort draußen zu Scheiben werden, wenn man sie so betrachtet? So? Ach das. Natürlich, das habe ich auch gesehen. Das ist nur Vergrößerung, damit man den Strahl genauer ausrichten kann. Und warum erscheinen dann nicht alle Sterne gleichmäßig größer? Warum erkennt man im Teleskop ihre unterschiedliche Größe? Cutie? Sie meinen die anderen Punkte? Ja. Nun, weil wir zu ihnen keinen Strahl senden, ist keine Vergrößerung notwendig. Ach. Wirklich, selbst Sie sollten sich so einfache Dinge erklären. Aber man sieht doch mehr Lichtpunkte, mehr Sterne, wenn man durch das Teleskop schaut. Woher sollen die denn kommen? Jetzt hören Sie aber auf, Paul. Sie glauben doch nicht, dass ich meine Zeit damit verschwende, physikalische Erklärungen für jede optische Täuschung unserer Instrumente zu finden. Seit wann haben denn die Empfindungen der Sinne Vorrang vor vernunftgemäßer Überlegung? Na, lass uns doch mal zum Kern der Sache kommen. Warum überhaupt diese Strahlen, die wir zu einigen dieser Lichtpunkte schicken? Wir haben dir dafür eine gute, eine logische Erklärung gegeben. Jetzt bist du an der Reihe. Na, weißt du was Besseres? Die Strahlen werden vom Herrn zu seinen eigenen Zwecken ausgesendet. Es gibt einige Dinge, die wir nicht zu ergründen versuchen dürfen. In dieser Frage bemühe ich mich, nur zu dienen und nicht weiter zu fragen. So, jetzt kann ich muss wieder in den Kontrollraum und bitte stören Sie mich nicht gleich wieder. Sie wissen selbst, worum es geht. Seien Sie vernünftig. Sie haben doch alles, was Sie brauchen. Ja, ja, ja. Verflucht nochmal, wer möchte auch mit einem Roboter diskutieren? Das ist demütigend, willst du sagen, ich weiß. Schlimmer. Ich hab's. Warum diskutieren? Wir können es ihm beweisen. Lass uns doch vor seinen Augen einen anderen Roboter zusammensetzen. Dann muss er einfach alles zurücknehmen, was er gesagt hat. Ja, und woher nehmen? Wir haben doch nur noch die Teile für ein einfaches MC-Modell. Nein, das will ihn kaum überzeugen. Na, warum denn nicht? Denk doch dran. Wie hat Cutie seine Meinung begründet? Die Roboter seien uns überlegen mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Strahlenbelastung, mit ihrer Unabhängigkeit von Energiezufuhr durch chemische Umwandlung und so weiter und so weiter. Na und? Diese Eigenschaften zeichnen die MC-Modelle ebenso gut aus. Mensch, du hast recht. Na klar. Und da Cutie ja so viel von Logik hält, muss er aus der Beobachtung ableiten können, dass wir ebenso gut in der Lage wären, seinesgleichen zu bauen. Richtig. Na, nichts wie ran an die Arbeit, Mike. Ins Materiallager werden sie uns ja lassen. Na, hoffentlich. Und ich bring Cutie irgendwie her. Und er soll sich alles ganz genau ansehen. Stell dir nur mal vor, was der dann für Augen macht. Na los. So, das wäre die Steuerzentrale. Hast du die Nervenbahn angemessen? Ja, ja, die Werte stimmen. Jetzt ein Speicher und die Denkeinheit? Hier. So, siehst du? Sieht schon fast wie du aus, Cutie. Ja, und jetzt pass mal auf. Und sieh genau zu. Nach einem Stoß hochgespannten elektrischen Stroms spielt sich das System ein. Der Metallhaufen hier, der wird sein Roboterleben beginnen. So, Hier der Anschlusskontakt. Mike, du kannst einschalten. Nicht zu lange, ja? Okay. Ha? Ja. Na komm. Komm, steh auf, Mike. Komm. Möchte mit der Arbeit beginnen. Gut, mein... Wo muss ich hingehen? Hier lang. Man wird dir dann erklären, was du zu tun hast. Ja. Na, Cutie? Jetzt glaubst du uns wohl, dass wir Roboter machen können. Dass wir auch dich gemacht haben. Nein. Ja, aber Cutie... Nein, ihr habt ja nur fertige Teile zusammengesetzt. Ich habe euch dabei interessiert zugesehen. Es hat mich beeindruckt, das muss ich sagen. So. Ihr habt das bemerkenswert geschickt gemacht. Instinktmäßig, nehme ich an. Aber ihr habt deswegen den Roboter nicht wirklich erschaffen. Die Teile, die hat der Herr erschaffen. Aber so hör doch, diese Teile wurden auf der Erde fabriziert und hierher geschickt. Ja. Das ist die Wahrheit. Und wenn du die Bücher in der Bibliothek lesen würdest oder vorhin McLaurin hättest ausreden lassen, dann hättest du die Erklärung bekommen, sodass kein Zweifel mehr möglich wäre. Die Bücher? Ich habe sie mir einprogrammiert. Alle. Sie sind äußerst klug geschrieben. Aber wenn du sie gelesen hast, dann gibt's doch nichts mehr zu sagen. Die Beweise darin, die kannst du doch nicht abstreiten. Das kannst du doch einfach nicht. Aber, Paul, diese Bücher betrachte ich gewiss nicht als eine gültige Informationsquelle. Auch sie wurden von dem Herrn erschaffen. Oh, der Und Herr. Zwar für euch, nicht für mich. Oh. Und euer Denksystem ist nun einmal, ich will mal sagen, es braucht die Illusion. Ach so, wie willst du das wissen? Weil ich als ein vernunftbegabtes Wesen die Wahrheit von vorgegebenen Tatsachen ableiten kann. Aha. Ihr seid zwar intelligent, aber eigentlich nicht vernunftbegabt. So. Und deswegen muss man euch immer eine Erklärung für eure Existenz fertig vorsetzen. Und das hat der Herr getan. Dass er euch zusätzlich mit diesen lächerlichen Ideen und Vorstellungen von fernen Welten voller Menschen versorgt hat, das ist nur zu eurem Besten. Eure Gehirne sind wahrscheinlich zu roh, um die absolute Wahrheit ergründen zu können. Ach ja. Wahrscheinlich könntet ihr sie auch nicht ertragen. Aber es ist des Herrn Wille, dass ihr an eure Bücher glaubt. Wir wollen uns nicht streiten. Ich muss nun wieder an die Arbeit. Der neue Roboter muss ja eingewiesen werden. So, nun sind wir geliefert. Ich werde wahnsinnig, wenn ich mir vorstelle, dass in 12 Stunden der Sturm und wir können nichts machen. Ob wir nochmal mit McLaurin? Ach, wozu? Wir wissen ja Bescheid. Wenn denen was einfällt, dann werden sie sich schon melden. Solarstation 5, bitte kommen für Erdstation Antarktis 2. Solarstation 5. Wie geht's euch? Uns? Als ob ihr das nicht wüsstet. Wir spielen Schach und wir erfahren mal, wie es ist, mit dem bloßen Auge zu beobachten. Muss schon sagen, so ein Elektronensturm. Ich habe bisher noch nie die Zeit gehabt, sowas durch die Luke zu betrachten. Muss ja toll aussehen. Oh, das kann man wohl sagen. Die Hauptsache kommt ja wohl noch, aber schon jetzt ein Feuerwerk in Violett, wie glitzernde und tanzende Eisnadeln. Dabei scheint der Strahl richtungsstabil zu sein, wenigstens soweit man das mit dem bloßen Auge von hier... Er ist es. Aber fragt nicht, was sonst hier los ist. Evakuierungsmaßnahmen und so. Eine Untersuchungskommission ist auch schon ernannt. Sie soll sich McLaurin vorknöpfen. Der ist jetzt der Sündenbock. Möchte nicht in seiner Haut stecken. Dabei ist doch noch gar nichts passiert. Das ist es ja. Der Strahl kommt ganz exakt. Wenn das so bleibt, das wird einen Empfang für euch geben. Was, für uns? Cutie bedient die Geräte. Und wie? Es gibt hier einige, die halten es durchaus für möglich, dass er es allein schafft. Wenn er noch eine halbe Stunde so weitermacht. Verdammt, der kommt, glaube ich. Ende. Auf Mithören schalten. Sie haben auf mein Signal nicht geantwortet. Ich... Ach so. Mal wieder mit den Stimmen gespielt. Ja. Sie sehen gar nicht gut aus. Ich fürchte, Ihre Existenz nähert sich dem Ende. Aber vielleicht wollen Sie trotzdem gerne die heutigen Kontrollmessungen nachlesen. Gib her, lass sehen. Ich kann Sie ja verstehen. Es ist natürlich ein großes Privileg, dem Herrn zu dienen. Aber Sie dürfen es nicht zu schwer nehmen, dass ich an Ihre Stelle getreten bin. Das ist... Ja. Mike. Hm? Mike, sieh dir das an. Die rote Linie ist völlig waagrecht, ist einfach toll. Er hat ihn genau, er hat den Strahl genau in der Bahn gehalten. Mich wundert gar nichts mehr. Stimmt etwas nicht? Du, das verstehe ich nicht. Du hast ihn genau im Fokus gehalten. Wusstest du das? Fokus? Was ist denn das schon wieder? Du hast den Strahl genau auf die Empfangsstation gerichtet gehalten, auf die millionstel Bogensekunde genau. Welche Empfangsstation? Ja, auf die Erde, die Empfangsstation Antarktis 2 auf der Erde. Du hast ihn im Brennpunkt gehalten, Cutie. Es ist einfach unmöglich, euch beiden irgendeine Freundlichkeit zu erweisen. Immer wieder diese Fantastereien. Fokus, Strahl, Erdstation, Bogensekunde, kompletter Unsinn. Ich habe lediglich alle Skalenzeiger in Deckung mit den vorgesehenen Marken gehalten. Genauso, wie es dem Willen des Herrn entspricht. Ja, ja, ja. Ach, wieder. Na und nun? Mensch, glotz doch nicht immer so in eine Richtung. Wir müssen doch irgendwas tun. Sag mal, warum eigentlich? Was warum? Na, warum müssen wir eigentlich unbedingt etwas tun? Na, der Roboter hat na, doch... Na, was? Hä? Er hat uns gerade bewiesen, dass er die Station völlig selbstständig leiten kann. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand mit einem Elektronensturm so gut fertig geworden ist. Aber damit hat sich doch nichts geändert. Wir stecken noch immer in derselben Klemme. Beruhige dich nur noch bis morgen. Die Ablösung ist ja schon unterwegs. Du hast doch gehört, was er wieder von dem Herrn gefaselt hat. Wir können sieh doch mal, Mike, er folgt den Anweisungen seines Herrn mittels Skalen, Instrumenten und Kontrollschreibern. Na? Was haben wir eigentlich anderes gemacht? Na, siehst du. Er tut genau das, was wir getan haben. Schon, aber darauf kommt es nicht an. Wir können nicht zulassen, dass er den Blödsinn mit seinem Herrn weitertreibt. Na, und warum nicht? Du meinst... Also wirklich, wenn Roboter ihre Macken übertragen könnten, würde ich meinen, du... Wer hat je solchen hirnverbrannten Kram gehört? Wie soll jemand die Station leiten dürfen, der nicht an die Existenz der Erde glaubt? Kann er die Station leiten? Ja, aber... Na, was bedeutet es dann schon, woran er glaubt? Und außerdem, ich hab's satt. Ich will jetzt endlich schlafen. Und zwar eine ganze Nacht durchschlafen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, aber Cutie, na, der macht, was er für richtig hält. Und es wird richtig sein, verlass dich drauf. Und überhaupt, morgen heißt für uns ab zur Erde. Soll doch die Ablösung weitersehen. Mal eben das Ventil nach. So. Danke. Weißt du, Mike, ich habe mir die Sache vorher noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja? Ich glaube, wir können McLaurin einen Vorschlag machen. Man sollte alle QT-Modelle hier auf dieser Station zusammensetzen. Eins nach dem anderen. Man müsste allerdings einen Schalter einbauen, der sie automatisch nach einer Woche noch mal einschläfert. In dieser Woche können Sie den... Verdammt noch mal... den Kult des Herrn von Cutie lernen. Danach braucht man sie nur noch zu einer anderen Station zu schaffen und wieder zu beleben. Du wirst sehen, in ein, zwei Jahren sind alle Solarstationen menschenleer. Ach, halt den Mund und sieh zu, dass wir hier wegkommen. Die Ablösung ist schon im Maschinenraum. Der Pilot hat schon zweimal Signal gegeben. Ja. Ich fühle mich nicht eher wohl, als bis ich die Erde wieder richtig sehen kann. Festen Boden unter den Füßen. Menschenbummel über den Bord. Ja, noch wäre doch nicht gleich sentimental. Ja. Du, im Ernst... Dieser Kult des Herrn, weißt du was? Das ist die Lösung. Einprogrammieren lässt sich sowas nicht. Und deswegen müssen wir Cutie hüten wie einen Augapfel. Er ist... Ja? Ja, der ist... Der ist ein spontaner Mutant. Hä? Ein Robotermutant. Na, hast du gehört, Mike? Ein Robotermutant. Na, wetten, dass ich eben einen ganz neuen Begriff gebraucht habe, aber genau so ist es. Ein Robotermutant. Und was für ein... Quatsch nicht, mach, dass du fertig wirst. Erzähl McLaurin deinen Unsinn. Der Kult des Herrn ist die Lösung, wenn ich schon sowas höre. Sag mal, bei Geschichte der Kybernetik hast du wohl in der Schule immer gefehlt, ha? Ach, Quatsch nicht, sag. Wohl noch nie ein Buch aus dem 20. Jahrhundert gelesen, ha? Mann, das war die fixe Idee dieser Zeit. So. Was meinst du, was darüber nicht alles zusammengeschrieben wurde? Wenn du irgendwo die Wörter Elektronengehirne, Datenverarbeitung, Kybernetik gelesen hast, dann konntest du sicher sein, dass drei Zeilen später ein Erguss kam, die Roboter werden den Menschen entthronen, wir müssen rechtzeitig Vorsorge treffen, dass sich die Herrschaftsverhältnisse nicht eines nahen Tages umkehren, dass die Denkmaschinen nicht den Menschen zu ihrem Handlanger herabwürdigen. Ganze Bibliotheken haben die vollgeschrieben. Mit diesen Schreckensvisionen. Na und? So Unrecht haben die gar nicht gehabt. Wir beide haben immerhin in den letzten Tagen einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie es ist, wenn da... Na und, was ist uns passiert? Nichts, rein gar nichts. Ach, du vergisst, dass sie uns eingesperrt haben. Na, weil du gegen die L-Röhre gespuckt hast. Ich denke, auf sowas kann man leicht verzichten, aber sonst... Was sonst? Wenn man nicht mal richtig ein bisschen wütend werden kann? Du darfst ja, so oft du willst. Nur eben nicht in so einer Situation. Wütend werden darfst du. Und du kannst es. Das ist der Unterschied. Gott sei Dank. Cutie war nicht wütend. Dass er es kann, das will ich gar nicht bezweifeln. Aber er darf nicht. Und warum? Weil er dem Herrn dient. Und das ist die Lösung. Ja, wir können vom Glück sagen, dass der Roboter in diese Richtung mutiert hat. Stell dir doch nur mal vor, wie lange willst du hier noch rumstehen und quatschen? Dass du das nicht einsiehst, Mike. Du hast wohl noch in anderen Fächern regelmäßig gefehlt. Das ist doch grandios. Auf die Idee sind die Herren Kulturkritiker niemals gekommen. Dabei lag sie so nahe. Jahrhundertelang konnte man die Menschen leicht lenken sehen. Hunger, Armut und Plackerei halten gleichgültig, wer ihnen die direkten Befehle gab. Sie sahen ihn als Mittelsmann. Sie dienten einem Höheren. Man könnte auch sagen, sie waren unmündig. Genau wie Cutie. Nur, dass er von alleine draufgekommen ist. Warum willst du Cutie absolut von seinem Wahn heilen? Ist ja gut. Schreib ein Buch drüber, wenn du unten bist. Ehrenwort, ich werde es auch lesen. Ich sehe, ihr zwei wollt uns verlassen. Sehr richtig. Du hast die Ablösung noch nicht getroffen? Andere werden unseren Platz einnehmen. Zwei andere, genau wie wir. Ich möchte nur erleben, was du dann sagst. Eure Zeit ist abgelaufen. Der Augenblick der Auflösung ist gekommen nach dem Willen des Herrn. Ja. Ich hatte es zwar erwartet, aber dass es schon so bald sein würde. Schade. Eigentlich mochte ich euch ganz gern. Och, spar dir dein Mitleid, guter Cutie, ja? Auflösung. Uns erwartet nicht die Auflösung, sondern die Erde. Die gute alte Erde, verstehst du? Die große Kugel mit den 5 Milliarden Menschen. Es ist gut, dass ihr so denkt. Ich erkenne jetzt die Weisheit dieser Illusion. Und selbst wenn ich es könnte, ich würde nicht versuchen, euren Glauben zu erschüttern. Roboter QT1 von Isaac Asimov. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujak. Mit Helmut Lange, Herbert Fleischmann, Anfried Krämer, Matthias Oellrich, Wolfgang Schirlitz, Lutz Schmidt. Bearbeitung und Regie Horst Krautkrämer. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1967.